In denen, die nicht arbeiten, wird nicht nur das Was wäre wenn erkennbar. Sie halten also nicht nur alle anderen dazu an, zu arbeiten. Sie sind auch das einzige Element innerhalb des Gefüges der Lohnarbeit, das der Arbeit noch irgendeinen Sinn gibt. Klingt komisch, ist aber so. Der Glaube ist erstens längst nicht mehr so wichtig, wie er einmal war. Zwar gibt es noch die Überbleibsel der kalvinistischen Ideen in unserem Denken, aber die Angst vor der Hölle ist längst nicht mehr der Grund, warum Menschen morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Zweitens ist die Arbeit selbst kein gemeinsames Menschheitsprojekt mehr, da es zu viele Arbeiten gibt, die sinnmäßig recht unbefriedigend sind. Um der Arbeit und dem Leben einen Sinn zu geben, braucht man also eine Verkörperung von Sinnlosigkeit. Wenn eine Sache sinnlos ist, dann wird ihr Gegenteil sinnvoll und richtig. Wer nicht arbeitet, dessen Leben ist sinnlos. Wer nicht arbeitet, der ist nichts, denn er hat ja keinen Beruf. Wenn aber Arbeit dem Leben einen Sinn gibt, dann bedeutet Nichtarbeit, dass man gesellschaftlich bereits tot ist. In den Arbeitslosen von heute erkennen wir immer noch die Spuren der Lepra, den Wahnsinn der Verelendeten.